vor in unserer Welt? Hey, kannst du es begreifen? Weißt du, wer die Weichen stellt? Warum lebst du hier und warum stirbt er da? Glaubst du, was du liest? Mann, glaubst du, es ist wahr? Was sie dir sagen und was sie dir erzählen? Du bist ein freier Mensch, ja, denn du kannst ja wählen. Wählen kannst du, wählen, ja, wen? Irgendwelche Pisser, die auf einer Liste stehen. Kennst du diese Leute? Hast du sie gesehen? Und weißt du, was sie vorhaben? Kannst du sie verstehen? Die Frage, die du stellen musst, mein Freund, sie ist leicht. Warum sind sie arm und warum sind wir reich? Die Leute sind sehr traurig, wenn sie Babys sterben sehen. Es ist die Systematik, die sie nicht verstehen. Das Ganze ist sehr einfach und stets das gleiche Raster. Ich schlag dir auf die Fresse und schenk dir dann ein Pflaster. Es ist immer dasselbe, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist immer dasselbe, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Erst machen wir einen Krieg, dann machen wir einen Sieg. Dann schicken wir zwei Ärzte und finden uns furchtbar lieb. Glaubst du noch an Moral, an echte Menschlichkeit? Hey, dich regiert das Geld, ja, weißt du jetzt Bescheid? Es ist der Initiator von Elend, Tod und Leid, von Bonzen und Pralinen und von Vergänglichkeit. Nur durch das Geld sind wir, was wir sind. Und deshalb tun wir alles, was es uns bestimmt. Unsere Probleme sind pickelspröde Lippen, ein kaputter Fernseher oder keine Kippen, kein Schal dabei oder kalte Pfoten, kleine Katastrophen für den Konsumidioten. Keiner von uns weiß, was Hunger wirklich ist und was es bedeutet, wenn du ein Flüchtling bist. Blöd und verweichlicht, so wollen sie uns sehen. Nur weil wir es übersehen, können sie ihr Ding drehen. Es ist immer dasselbe, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Fahre dein Auto, befolge alle Schilder. Fresse auch dein Fleisch und wichs auf Pornobilder. Mache keine Fehler, leb nicht ungesund. Geh zur Polizei und verpflichte dich beim Bund. Das ist ihr Programm und es ist so, wie es ist. Was höre ich da? Es ist nicht so, du bist ein Anarchist. Durch unsere Dekadenz sterben Menschen überall. Das ist leider so, doch das ist hier der Fall. Nach Afrika brachten wir Rassismus und Tod. Nach Asien und Amerika genau die gleiche Not. Durch das Blut der Armen wird hier der Bonze fett. Spendet mal einen Huni und findet sich sehr nett. Unsere Fahnen hängen, wie die Winde wehen. Und unser Weg ist der, den die Führer gehen. Es ist immer dasselbe, hey, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik, es ist das System. Es ist die Systematik, das System. Es ist die Systematik. Ihr müsst das verstehen. Es ist die Systematik. Systematik. Es ist die Systematik. Es ist das System. Es ist die Systematik. Das müsst ihr verstehen. Es ist die Systematik. Das System. System. System. Same.